I. Übung 2. Der Wetterbericht. 2a. Hören Sie die Wettervorhersage und markieren Sie jeweils die zutreffenden Wörter. Erstens. In den nächsten Tagen erwartet Sie ein Gemisch aus Wolken und Sonne. Bei Temperaturen um die 19 Grad ist der Himmel morgen Vormittag noch in weiten Teilen Deutschlands bedeckt, doch gegen Mittag kommt immer mehr die Sonne durch. In der Nacht ist der Himmel bewölkt, doch auch übermorgen wechseln Wolken und Sonne ab. In der Nacht kommt es zu Tiefstwerten von 10 Grad. Im Verlauf des Tages werden Höchstwerte von 18 bis 20 Grad erreicht. Zweitens. Heute werden im Verlaufe des Tages von Westen her Gewitter erwartet. Es kommt zu kräftigen Schauern und Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometer. Auch in der Nacht wird es regnen und erst morgen wird es langsam trockener. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 Grad. Im Laufe des Tages steigen sie auf 16 bis 18 Grad an. Drittens. Die Schneefälle werden auch in den nächsten Tagen nicht aufhören. Besonders im Süden und am Alpenrand ziehen weiterhin Wolken auf, die neuen Schnee bringen. In den Nächten sind die Temperaturen bei minus 5 Grad, tagsüber um die 0 Grad. Viertens. Morgen wird es durchgehend heiß und trocken bei Höchsttemperaturen bis zu 35 Grad. Gegen Abend ziehen im Süden Gewitter auf, die örtlich auch Hagelschauer bringen können. Die Nacht wird jedoch wieder klar und die Temperaturen sinken auf 21 Grad. Fünftens. Das Tief Oskar bringt weiteren Dauerregen und in der Mitte Deutschlands drohen Orkanböen mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 120 Kilometer die Stunde. An vielen Orten werden Unwetterwarnungen ausgegeben. An der Elbe wächst die Gefahr von Hochwasser. Für die Jahreszeit viel zu kühl. Sechstens. Am Morgen ist der Himmel weitgehend bedeckt, im Laufe des Tages scheint jedoch immer häufiger die Sonne. Morgens und abends kommt es in den niedrigen Lagen zu Nebel. Bitte fahren Sie vorsichtig. In der Nacht sinken die Temperaturen nahe 0 Grad, tagsüber werden 10 bis 12 Grad erreicht. Es weht leichter Wind aus Nordwest. Siebtens. Die eisigen Temperaturen der letzten Tage werden sich auch über das Wochenende nicht ändern. Es bleibt trocken und es sind Tiefstwerte von minus 20 Grad, in den Bergen sogar bis minus 28 Grad zu erwarten. Elbe und Mosel mussten wegen dicker Eisschollen auf weiten Strecken für die Schifffahrt gesperrt werden. Tagsüber steigen die Temperaturen nicht über minus 15 Grad.